Deutscher Rap ist jetzt so gut wie tot. Es tut mir leid, ich kann einen Scheiß dafür, Mann, dass eure Texte einfach keinen berühren. Ihr seid jetzt komplett bankrott, Mann, vorbei der Traum. Doch ich steh nächstes Jahr noch immer wie ein Weihnachtsbaum. Meine Rente, das ist erst guter Junge. Wer zuletzt hat, lacht am besten. Flair ist guter Junge. Ich hab den Weg geebnet, hart seines Mode. Hier für deine Mutter eine Warsteiner Dose. 808 Hi-Hat, ich flieg jetzt vorbei, check. Du glaubst es nicht, guck nach oben, siehst du mein Jet. Labels machen dicht, Labels werden geschlossen. Jeder findet, möchte gern Player-Rap zum Kotzen. Die Nasen sind gebrochen, A&Rs sind misshandelt. Deutscher Rap ist für mich wie Rumble in the Jungle. Es war einfach so ein langer Weg. Ab heute nennen sie mich alle Ein-Mann-Armee. Ihr seid gekommen, gegangen, wart hier, wart dort. Es tut mir leid, doch für euch gab es niemals Platz. Denn ich rap Gangster-Rap, sein Vater und ich fick von Studenten-Rap. Die Mutter rap ist Ghetto und nicht Strass. Ihr seid gekommen, gegangen, wart hier, wart dort. Es tut mir leid, ihr wart Stein auf meinem Weg. Von da an hab ich mir gedacht, ich schaff euch alle aus der Welt. Und deshalb bin ich jetzt die Ein-Mann-Armee. Hier, hier, Ghetto, ich war der erste Rapper hier in Deutschland, der dieses Wort in einen Text gepackt hat, ihr Heuchler. Bordstein, Skyline, Street, meine Wortwahl. Ihr habt euch bedient, 030, meine Vorwahl. Es tut mir leid, leider war keiner von euch G. Denn selbst die beste Kopie bleibt ne Kopie. Ihr seid hier nicht willkommen, wie die Kripos im Café. Und ich hol mir einen runter auf die Videos von La Fee. Und heute steht hier mit dem Rücken zur Wand. Den Weg zur Sonderschule gehst du jetzt mit Krücken entlang. Wir spielen blamieren und kassieren, es passiert grad vor dir. Was passiert? Guck dich um, du wirst blamiert und kassierst. Was ist Brot für die Welt? Ich flow nur für Geld. Euer Rapper-Traum, Homie, ist broke und zerfällt. Es war einfach so ein langer Weg. Ab heute nennen sie mich alle Ein-Mann-Armee. Ihr seid gekommen, gegangen, wart hier, wart dort. Es tut mir leid, doch für euch gab es niemals Platz. Denn ich rap Gangster-Rap, sein Vater und ich fick von Studenten-Rap. Die Mutter rap ist Ghetto und nicht Strass. Ihr seid gekommen, gegangen, wart hier, wart dort. Es tut mir leid, ihr wart Stein auf meinem Weg. Von da an hab ich mir gedacht, ich schaff euch alle aus der Welt. Und deshalb bin ich jetzt die Ein-Mann-Armee. Ihr seid gekommen, gegangen, wart hier, wart dort. Es tut mir leid, doch für euch gab es niemals Platz. Denn ich rap Gangster-Rap, sein Vater und ich fick von Studenten-Rap. Die Mutter rap ist Ghetto und nicht Strass. Ihr seid gekommen, gegangen, wart hier, wart dort. Es tut mir leid, ihr wart Stein auf meinem Weg. Von da an hab ich mir gedacht, ich schaff euch alle aus der Welt. Und deshalb bin ich jetzt die Ein-Mann-Armee.